voyage. Thank you. words for crooks, words for comfort, words for peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do. Words are working hard for you. Eat your words, but don't go hungry. Words have always nearly hung me. Ram sam sam, ma ram sam sam. And words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit. Ram sam sam, ma ram sam sam. What's the worst? zwischen Schimmern, kurz zu einem System. Verrechnet, gewendet, kann man diese Datawelten sehen. Können wir keinem Maschinencode widerstehen? Hacker Tradition muss ewig weitergehen. Analoge Dinge werden digitalisiert. Sicherheit mit Fortschritt durch die Medien propagiert. Wir finden alle Fehler in diesem System. Deshalb sind wir wertvoll, aber unbequem. Keine Schwächen bleiben vor uns unentdeckt. Haben in die Machtzentralen eingecheckt. Und ein Ende uns wäre, ist nicht abzusehen. Hacker sind sehr wertvoll, aber unbequem. Microsoft-Dateien mit Viren infiziert. Dumme User haben diesen probiert. Und ein Ende uns wäre, ist nicht abzusehen. Hacker sind sehr wertvoll, aber unbequem.

operational and all my circuits are functioning perfectly. Bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high hard blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, a quarter rum, a case of beer, a pint of raw ether, 2 dozen Nema. Once you get locked into a serious drug collection, not that we needed all that for the trip, the tendency is to push it as far as you can. When the truth is found.